Durch die sündhafte Vermengung mit dem Tiermenschen, siehe 1. Mose 3, hat sich der Gottmensch, also das Ariertum, selbst ans Kreuz geschlagen und sich viel Leid zugefügt, ist in die Hölle gefahren, das heißt, ist unter die Niederrassigen gekommen. Erlösung und Entsühnung erlangt er exoterisch durch den Trank aus dem Gralskelch, aus dem Kelch des Herrn, Fraujas. Das ist, nach der Geheimsprache der Bibel, durch Rassenreinzucht und Aufnahme göttlichen arischen Blutes. Er ist zum königlichen und Priesteramt berufen, soll die arische Menschheit durch artreine Liebe vom Teufel, das ist vom Tiermenschentum, erlösen und zur Göttlichkeit und Heiligkeit zurückführen. Offenbarung Johannes 17,14. Die Idee der reinen, der artreinen Liebe und ihrer vergottenden Kraft war der Hauptinhalt aller antiken Mysterien, Religionen, Philosophien und Poesien. Das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief des Paulus ist in dem Sinne zu verstehen. Siehe Lanz Liebenfels, Astarta Bücherei Nummer 10, Seite 11. Dem durch Rassenmischung verderbten und unter die Tiere und Heiden zerstreuten heiligen Volke Gottes wird am Ende der Tage, wenn die Not am höchsten ist, ein Führer und Heiland, Helios, Baldur, Christus, erstehen, der sein Volk weiden und das gefährliche Tiermenschentum ausrotten wird. Siehe Hesekiel 34, 25 und Abschnitt 32. Er ist der Siegfried der deutschen Sage, der Sankt Georg der Kirche, der den Drachen, das Niederrassentum, erschlägt. Hagar, das Bild für Niederrassentum, soll ausgetrieben werden und das arische Erbe nicht erlangen. Die alten christlichen initiierten Kirchenväter und die Urschriften betrachteten den Logos, also das Wort, siehe Johannes Offenbarung 19,11, als den Repräsentanten der weißen arischen Rasse, der die anderen Rassen besiegen und ausrotten wird und muss, um jene zu erhalten. Maria aber, die Mutter Gottes, die Freia der Germanen, die Mutter der reinen Liebe und heiligen Hoffnung, war ihnen, wie unseren germanischen Vorfahren Freia, das Sinnbild des rassereinen, blauäugigen und goldblonden, keuschen arischen Idealweibes. Als solches wurde Maria noch immer von allen Künstlern unbewusst dargestellt. Sie soll die Mutter des Logos, des Gottmenschen, das ist die Mutter des rein gezüchteten Ariergeschlechts werden, ist darum Jungfrau unbefleckt von der Berührung der Niederrassigen und soll vom Heiligen Geist empfangen, das ist ein zukünftig reines arisch-germanisches Gottmenschentum uns schenken. Bei den christlichen Mystikern wird die Dreieinigkeit gedeutet als Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft des arischen Geschlechtes oder als Vergehen, Sein und Werden. Wird der ariochristliche Marien- und Freierkultus so, also esoterisch und als rassengeschichtliches und rassenmetaphysisches Symbol betrachtet, so ist er zweifellos von einer tiefen Ethik und Ästhetik. Mit ihm hat der Protestantismus sehr viel Sinnvolles und Schönes verloren. Die Arier sollen in einer Gemeinde der Heiligen und in einer ariochristlichen Kirche, in der Johanneskirche, Auslese vereinigt werden. Wie stellte sich nun Jesus zu diesen wichtigsten Bibelgeheimnissen und Forderungen? Er kennt sie und will dasselbe. Nach Evangelium Johannes 2, 24 bis 25 waren ihm die Rassenprobleme gar wohl bekannt. Er predigte Keuschheit, das ist die geschlechtliche Enthaltsamkeit, die artreine Liebe und die Enthaltung vor der Vermischung und bezeichnet es schon als Sünde und Ehebruch, ein Weib nur des Begehrens, der Sinnlichkeit wegen anzusehen. Siehe Matthäus 5, 28. Die artreine Liebe predigte auch sein Lieblingsjünger. Siehe 1. Johannes 4. Er selbst gebietet, nur den germanischen Artgenossen zu lieben. Niemals hat er gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Wahrheit sagte er, liebe deinen Volksgenossen wie dich selbst. Denn das Wort Ria im Urtext heißt nicht der Nächste, sondern der Volksgenosse, der Artgenosse. Er preist diejenigen selig, die reinen Herzens sind. Siehe Matthäus 5, 8. Das heißt, das Laster der Rassenmischung abgetan haben und nach den Rassengesetzen leben wollen. Sie werden Gott schauen, das heißt eins sein mit dem arischen Gott und von göttlicher Art in ihren Nachkommen. Die Arier nennt er Gotteskinder und die Gotteskindschaft kann nur von dem erhalten werden, der sich nicht mit Teufelskindern vermischt, sondern wieder mit Gotteskindern. Diese sollen vollkommen sein wie ihr Vater im Himmel, siehe Matthäus 5, 48. Das ist wie das Ariergeschlecht der Vergangenheit. Gott ist nach Christus demnach die reine, lichte, asische Edelmenschenart, das Reich Gottes aber ist das Reich der Arier. Jesus will von den Niederrassigen nichts wissen. Er nennt sie Kinder der Finsternis und der Bosheit, die Juden Kinder des Teufels, das ist der Tiermenschen, siehe Evangelium Johannes 8,44. Keiner der Niederrassigen soll sein Abendmahl schmecken, siehe Evangelium Lukas 14. Und zur Hochzeit sollen nur die fünf klugen, das Artgesetz befolgenden Jungfrauen zugelassen werden, siehe Matthäus 25. Er sagt selbst, er sei nur zu den in dem damaligen Völkerbrei verlorenen Schafen vom Hause Israel gesandt, das ist zu den auserwählten blonden Ariern, siehe Evangelium Matthäus 15, 24 bis 26. Er wollte auch nicht haben, dass man den Gotteskindern ihr Brot nehme und vor die Hunde werfe. Das ist, der Arier soll nur seinen Artgenossen Gutes tun. Er bezeichnet es als einen Fehler, die ganze Welt zu gewinnen und dabei an seiner Seele, an seiner Rasse, Schaden zu nehmen. Das ist, sein reines Ariertum zu verlieren. Niemals könne er dies wieder zurückkaufen, siehe Matthäus 16, 26. Es ist also Sünde, im Niederrassentum durch Blutmischung seine Art aufgeben zu lassen. Das Niederrassentum bezeichnet er im Evangelium Matthäus 13 als menschliches Unkraut vom Teufel, das ist vom Tiermenschen gesät. Es soll am Tag des Gerichts, das ist, wenn die Sünden des Niederrassentums zum Himmel schreien werden, der schonungslosen Vernichtung anheimfallen. Gott wird dazu seine Schnitter, die Engel, die Angelois, das ist die Germanen, nehmen. Unter der menschlichen Gesellschaft sind nur wenige, die auserwählten Arier, die in das Reich Gottes kommen werden. Siehe Matthäus 22, 14. Im Weltgericht, das heißt in der Scheidung der arischen Menschheit von den Tiermenschen, die nach großer Vermischung und großen Weltereignissen kommen wird, werden die Gerechten, die Arier, in das Reich Gottes kommen, das heißt artrein gezüchtet werden und sich in rein arischen Staaten vereinigen. Das Niederrassentum wird mit ewigem Feuer verbrannt, das ist von den Ariern ausgerottet werden. Siehe Matthäus 25, 31 und 2. Petri 4.